Als wir noch kleine Kinder waren, war es für uns ein Vergnügen, draußen auf der Gartenschaukel durch die Luft zu fliegen. Wo wie der da drinnen saß, die Beine in der Höhe, Gretchen, das daneben stand, sang leis die Melodie. Buwi, Buwi, noch einmal, es war so wunderschön. Buwi, Buwi, noch einmal, es kann ja noch nichts geschehen. Buwi, Buwi, noch einmal, es war so wunderschön. Buwi, Buwi, noch einmal, es kann ja noch nichts geschehen. Als wir dann etwas älter waren, gingen wir oft zu zweit, nachts bei hellem Mondenschein in den dunklen Wald hinein. Auf einer Bank mit Moos bedeckt gab es so manchen Kuss. Später beim Nachhausegehen sah Gretchen dann zum Schluss. Buwi, Buwi, noch einmal, es war so wunderschön. Buwi, Buwi, noch einmal, es darf aber nichts geschehen. Buwi, Buwi, noch einmal, es war so wunderschön. Buwi, Buwi, noch einmal, es darf aber nichts geschehen. Nun ist Gretchen meine Frau, ein paar Jahre ist es schon her. Mir ist's, als ob sie jeden Tag wie neu geboren wär. Morgens, wenn wir früh aufstehen und abends zu Bett gehen, sagt Gretchen meine Frau zu mir, ach Bubi, es ist ja so schön. Bubi, Bubi, noch einmal, es war so wunderschön. Bubi, Bubi, noch einmal, es darf auch was geschehen. Bubi, Bubi, noch einmal, es war ja so wunderschön. Bubi, Bubi, noch einmal, es darf auch was geschehen. Nun sind wir schon 70 Jahre, alles ist vorbei. Bubi ist ein alter Mann und Gretchen ein altes Weib. Mit der schönen Jugendzeit gibt es kein Wiedersehen. Gretchen sagt fast jeden Tag, ach Bubi, es war ja so schön. Bubi, Bubi, noch einmal, es war so wunderschön. Bubi, Bubi, noch einmal, es kann ja nichts mehr geschehen.